Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Das N in meiner Erfolgsformel Gain More für gelingende Verhandlungen. Ein kleiner Chip. Und von diesem smarten Nein oder überhaupt von Neins sollten Sie immer ein paar in der Tasche haben, die Sie während der Verhandlung ausgeben können. Um sich zu schützen, um Ihre Wertevorstellungen zu schützen, um sich zu schützen, um Nein zu sagen gegen unmoralische Angebote, irrsinnige Forderungen, gegen Übergriffigkeiten, gegen Unfairness. Nur dann werden Sie in der Lage sein, das Ergebnis zu erreichen, das Sie sich wünschen. Und das Nein kann tatsächlich ein ganz einfaches Nein, das mache ich nicht sein. Bis hin zu, dass Sie für entsprechendes Verhalten auch eine Entschuldigung einfordern. Um nicht auf eine schiefe Ebene zu kommen. Und da sage ich auch, wehret den Anfängen. Und nicht erst mal etwas hinnehmen. Das ist viel schwerer, das anschließend wieder zurückzuholen, als wenn Sie gleich intervenieren und sagen, so bitte nicht.